Aufgabe 1c. Der Vater. Die Tochter. Die Mutter. Der Sohn. Die Schwester. Der Bruder. Die Kinder. Die Eltern. Die Geschwister.